Vorhaut zurück. Weiter. 1982. Berlin, Hohenschönhausen. Nach vorn beugen. Tiefer. Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit. Hören Sie schlecht? Tiefer. Arschbacken auseinander. Und jetzt mit dem Gesicht zur Wand. Nehmen Sie. Trainingsanzug, Unterwäsche, Handtücher, Bettzeug, Becher, Teller, Hausschuhe. Ziehen Sie sich an. Sie wissen nichts. Du bist spazieren gegangen, sonst nichts. Sie müssen dich wieder rauslassen. Und jetzt gehen Sie. Mit Blindheit geschlagen. Hörspiel nach dem Roman von Christian von Dittfurt. Bearbeitung Norbert Schäffer. Musik Mario Schneider und Cornelius Renz. Erster Teil. Sie denken an den Empfang für Professor Griesbach? 18 Uhr, ich hab's nicht vergessen, Frau Breuer. 17 Uhr, Herr Stachelmann. Und? Im Zimmer von Professor Bohming. Danke. Er hat es geschafft, der Neue. Oder fast. Besser Professor ohne Lehrstuhl. Ist gar nicht habilitiert. Und eines Tages wird der Bohming beerben. Was bist du nur für ein Mensch, Stachelmann? Vor 3 Stunden wurde dein Vater beerdigt. Du denkst nur an dich. Da kommt er ja. Das ist Josef Maria Stachelmann, nicht nur ein ausgezeichneter Kollege, sondern auch so eine Art Detektiv. Ich habe davon gehört. Reiner Zufall. Und schon 2 Jahre her. Das ist meine Frau Ines. Sie ist Kollegin, wenn auch zurzeit ohne Anstellung. Oder sollte man besser sagen, Zeitvertrag. Auch ich habe von Ihnen gehört. Sie sollen ein Tiefstapler sein? Mit dem Transportwesen habe ich nun wirklich nichts zu tun. Auch wenn ich mich mal in etwas eingemischt habe, das mich nichts anging. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Vielleicht verraten Sie mir demnächst die Geheimnisse. Welche Geheimnisse? Die man hier wissen muss als Neuer. Damit ich nicht ins Fettnäpfchen tappe. Im Philosophenturm gibt es kein Fettnäpfchen, in dem Sie nicht schon Fußabdrücke von mir finden. Was macht Ihre Habil? So genau weiß ich das selbst nicht. Bohming hält ja große Stücke auf Sie. Große Stücke. Er übertreibt gerne ein bisschen. Da bin ich wieder. Wer übertreibt gerne ein bisschen? Aufstehen. 1982. Machen Sie gefälligst Meldung. Berlin, Hohenschönhausen. Meldung. Sie melden sich als 17 rechts. Es meldet 17 rechts. Doch nicht so schlaff. Es meldet 17 rechts. Na also, geh doch, kommen Sie. Das gleiche nochmal? Bitte. Vielleicht hätte ich ja mehr trinken sollen, Anne. Vielleicht hätte es dann mit uns geklappt. Weil ich dich nicht verlieren wollte, habe ich mich zurückgehalten. Weil ich mich zurückgehalten habe ich dich verloren. Warum musstest du dir von einem anderen ein Kind machen lassen? Verdammt nochmal. Warum müssen immer Männer den ersten Schritt? Hallo. Oh. Nicht erschrecken. So schlimm ist es doch auch wieder nicht. Oder? Nein. Nein. Ein Rotwein, ein Grappa und für Sie? Für mich einen roten. Das da in dem kleinen Glas lasse ich lieber aus. Sonst mache ich nur Unsinn. Zum Wohl. Auf Sie beide. Auf meinen Mann kann ich schlecht trinken. Erstens ist er nicht da, zweitens haben wir uns gestritten. Tut mir leid. Der liebe Wolf ist in Berlin. Letzte Erledigungen, was immer das sein mag. Und jetzt wollen Sie bestimmt noch wissen, worüber wir uns gestritten haben. Nein. Ich wollte nicht mit nach Hamburg. Und wollen Sie wissen, warum? Nein. Weil ich ja keine Chance habe, eine Stelle zu bekommen. Mein lieber Mann pflegt gerne zu übersehen, dass ich denselben Beruf ausübe wie er. Noch einen roten? Ja, bitte. Für mich nicht mehr, danke. Nun lassen Sie mich nicht auch noch allein. Keine Sorge, ich bin eine treue Seele. Wir wohnen hier um die Ecke. Ich wollte mir diese Kneipe ohnehin mal angucken. Besser, ich trage meinen Ärger hierhin, als zu Hause darin zu brutzeln. Wollen wir danach nicht zu mir gehen? Da lässt es sich leichter reden. Und Ihr Mann? Keine Sorge. Der kommt erst morgen Abend wieder. Er hat bestimmt eine Verehrerin in Berlin. Moderne Ehe. Alte Ehe. Stehen bleiben. Gehen Sie rein. Ich habe Sie heute Morgen gar nicht kommen sehen, Herr Stachelmann. Guten Morgen, Frau Breuer. Frau Griesbach hat heute Morgen hier angerufen. Sie bittet um Ihren Rückruf. Frau Griesbach? Scheint dringend zu sein. Die Nummer liegt auf Ihrem Tisch. Auf meinem... Der gelbe Zettel. Hätte mir vor 2 Tagen einer gesagt, Josef Maria Stachelmann, heute Vormittag wirst du deinen Vater beerdigen, am Abend wirst du dich betrinken und in der Nacht mit der Frau deines neuen Kollegen schlafen. Ich hätte ihn für... Griesbach. Du hast angerufen. Ja, du musst vorbeikommen. Gerne? Nein, nein, es ist was passiert. Ich brauche deine Hilfe. Wolf ist nicht nach Hause gekommen. Dann wollte er wieder da sein? Gestern Abend. Vielleicht hat er wirklich eine neue Freundin in Berlin. Er hätte sich gemeldet, auf jeden Fall. Ines, die Polizei wird nicht mal eine Vermisstenmeldung annehmen. Dafür ist es zu früh. Wolf hatte heute Morgen einen Termin bei der Bank und er ist nicht erschienen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals einen Termin verpasst hat. Er ist geradezu neurotisch pünktlich. Wenn er morgen noch nicht da ist, gehen wir zu einem Freund von mir, Ossi Winter. Der ist hier in Hamburg bei der Polizei. Ich bin Ihr Untersuchungsführer. Nennen Sie mich Leutnant Kurbjewald. 1982. Berlin, Hohenschönhausen. Sie haben also beschlossen zu schweigen. Wie Sie meinen. Schauen Sie ruhig aus dem Fenster. Das machen am Anfang alle. Und am Ende gestehen Sie. Alle. Kleiner Tipp, Sie sollten einen guten Eindruck hinterlassen beim Major. Der entscheidet nämlich, ob die Untersuchungshaft auf Ihre Zeit im Vollzug angerechnet wird. Meine Erfahrung, wenn Sie schweigen, wird sie nicht angerechnet. Wenn Sie reden, wird sie angerechnet. Wir spielen hier mit offenen Karten. Tun Sie das auch. Ich erwarte ja nicht, dass Sie alles zugeben. Eigentlich reichen uns die Beweise, die wir haben. Aber ich will ein vernünftiges Protokoll machen und ich will den Fall bald abschließen. Und in Wirklichkeit wollen Sie das auch. Was für Beweise? Na sehen Sie, es geht doch. Gut. Ich rufe meinen Spezier. Wir kommen bei dir vorbei. Ja, noch was. Ja? Ich möchte nicht, dass irgendjemand etwas über uns erfährt. Ja? Was verdammt nochmal habe ich mit deinem Mann zu tun? Oder mit seinem Verschwinden? Du bist ganz schön hysterisch, Ines. Merkwürdig. Wo ist bloß mein Adressbuch? Ich habe überall herumtelefoniert. Niemand hat ihn gesehen. Als wäre er gar nicht in Berlin gewesen. Und ich habe mit meinen Kollegen in Berlin telefoniert, ob irgendeine Meldung reingekommen ist über einen Unfall oder sonst was. Wenn man spurlos verschwinden wollte, müsste man es machen wie Ihr Mann, Frau Griesbach. Er verschwindet nicht einfach, Herr Winter. Und du hast wirklich alle Freunde, Bekannten und Verwandten angerufen? Ja. Auch welche von früher? Was heißt von früher? Früher heißt Leute, mit denen man heute keinen Kontakt mehr hat, die man aber mal gekannt hat. Ich verstehe. Manchmal ist es die schwächste Spur, die zum Ziel führt. Irgendetwas, das einem geradezu widersinnig vorkommt. Wolf hat vor vielen Jahren einen Freundeskreis gehabt. Fluchthelfer. Wolf hat sich da sehr engagiert. Also Leute, die andere Leute aus der DDR rausgeholt haben. Ja, aber der Kontakt ist dann mit der Zeit abgebrochen. Mit dem Fall der Mauer hatten die Fluchthelfer ausgedient. Und warum könnte Ihr Mann dann doch wieder Kontakt mit diesen Leuten aufgenommen haben? Er hat mir vor ein paar Monaten erzählt, einer von denen habe ihn angerufen. Wie hieß der Mann? Gleich fällt mir sein Name ein. Ein widerlicher Typ. Was war an ihm widerlich? Pawelczyk. Carsten Pawelczyk. Dieser Typ hat mich ziemlich bedrängt. Er hat mir aufgelauert, mir schmutzige Witze erzählt und mich dabei immer so angeguckt. Ich hatte das alles schon vergessen, mein Gott. Was war der abstoßend? Sie sollten ihn mal anrufen. Diesen Typen? Soll ich ihn anrufen? Wenn du das tun würdest, wäre ich dir dankbar. Sehr dankbar. Erkennen Sie die Schrift? Diesen Brief haben Sie geschrieben. Nach West-Berlin. Er beweist Ihr Verbrechen. Alle weiteren Beweise erübrigen sich eigentlich. Aber wir sind gründlich und wir leben in einem Rechtsstaat. Und deshalb haben wir weitere Beweise gesammelt. Sie reichen aus, Ihnen viele Jahre Gefängnis einzubringen. Mein Taschenmesser. Bewaffneter Grenzdurchbruch. Das sind schon ein paar Jahre mehr. Mein Führerschein. Unter Nutzung technischer Hilfsmittel. Noch mehr. Und ein Foto von dir. Helga. Im organisierten Zusammenwirken. Was hier auf dem Tisch liegt, reicht für 8 oder 9 Jahre Bautzen 2. Glauben Sie nicht, dass Sie da früher rauskommen oder gar abgeschoben werden in den Westen. Wir sind kein Reisebüro. Wenn Sie aussagen, wer die Hintermänner waren und die Verbindungsleute im Westen, können wir über ein paar Jahre Nachlass sprechen. Arbeiten Sie mit uns zusammen. Wir sind keine Unmenschen. Wir können ein paar von diesen Beweisen verschwinden lassen. Jetzt wird es nicht mehr Bautzen 2. Und wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, sammeln Sie gewissermaßen Pluspunkte. Ich wollte die Grenzsicherung anschauen. Um Republikflucht zu begehen. Ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ob versuchte Republikflucht oder vollendete. Beides strafbar. Ich habe bloß mit dem Gedanken gespielt. Ich habe nichts vorbereitet. Schon der Gedanke ist strafbar. Das ist absurd. Das ist das Gesetz. Wir leben in einem Rechtsstaat. Und das heißt auch, dass sich jeder an das Gesetz halten muss. Also Sie geben zu, Sie haben an Flucht gedacht. Manchmal. Was ist mit der Frau? Mit welcher Frau? Der auf dem Foto hier. Die sitzt ganz in ihrer Nähe. Spreche ich mit Herrn Carsten Pawelczyk? Mit wem spreche ich? Dr. Josef Maria Stachelmann. Ich suche Herrn Professor Wolf Griesbach. Ich bin Carsten Pawelczyk. Wollte nicht unhöflich sein, aber es rufen nachts manchmal komische Leute an. Tut mir leid, wenn ich... Nein. Ich gehe spät ins Bett. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Ich suche meinen Kollegen Griesbach. Vielleicht wissen Sie, wo er ist. Nein, weiß ich nicht. Wann haben Sie Herrn Griesbach das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Monaten. Sie haben ihn angerufen? Ja. Darf ich fragen, was Sie von ihm wollten? Das möchte ich Ihnen am Telefon nicht erzählen. Herr Griesbach wird vermisst. Sucht die Polizei ihn schon? Ja, aber inoffiziell. Könnten wir uns morgen Nachmittag bei Ihnen treffen, so gegen 16 Uhr? Eigentlich habe ich an diesem Wochenende Mutter besuchen wollen. Warum lasse ich mich darauf ein? Warum habe ich nicht darauf bestanden, dass Ines mit diesem Pawelczyk telefoniert? Du hast ein schlechtes Gewissen, Stachelmann. Und du machst einen Fehler. Sie suchen also Wolle. Wolf Griesbach. Wie ich Ihnen am Telefon sagte, ist er Dienstagabend nach Berlin gefahren. Seitdem wird er vermisst. Von Ines? Ja. Ist sie noch schön? Sie ist eine attraktive Frau. Vielleicht ein bisschen dürr. Früher jedenfalls. Haben Sie Griesbach gesehen? Nein. Aber ich weiß, wo Sie ihn suchen müssen. Und wo? Fragen Sie mal Henry Wittstock. Wer ist Henry Wittstock? Er war gewissermaßen das Gleiche wie ich und Wolle. Ach ja. Und was sind Sie? Das wissen Sie nicht. Na. Ja, dann tappen Sie ja im Dunkeln. Ja. Na, dann wollen wir mal das Licht einschalten. Ich habe immer gewusst, dass Wolle mal drauf geht. Drauf geht? Wenn Wolle verschwindet, einfach so, dann ist er tot. Da gibt's nur zwei Möglichkeiten, Unfall oder Mord. Haben Sie die Krankenhäuser abgeklappert? Ich nicht, aber ein Bekannter. Das spricht für Mord. Und wer ist der Mörder? Das weiß nur Henry. Wo finde ich diesen Henry? Eins nach dem anderen. Sie haben auch dich, Helga. Oder ist es bloß eine Finte, um mich weich zu kochen? Was weiß er wirklich, dieser Leutnant Kopjewald? Wir müssen dabei bleiben, Helga. Ich bin nur spazieren gegangen. Sie können uns nichts beweisen. Aber was, wenn du ihrem Druck nicht standhältst, Helga? Was, wenn du anfängst zu erzählen? Sie suchen Wolle? Ich hoffe, Sie können mir helfen, Herr Wittstock. Und warum suchen Sie ihn? Seine Frau vermisst ihn. Irene. Ines. Stimmt. Wann haben Sie Herrn Griesbach zum letzten Mal gesehen? Vor ein paar Jahren. Das heißt, Sie können mir nicht helfen. Das heißt es nicht. Mensch, Henry, wie heißt denn nochmal diese Kleingartensiedlung, wo wir manchmal... Alzheimer. Sonntagsfrieden. Die Laubenpieperkolonie. Da hatte der ein Häuschen. Charlottenburg, Spandauer Damm. Haupteingang rein, dann das dritte, vierte Haus auf der rechten Seite. Da haben wir oft unsere Aktionen geplant. Fluchthelferaktion. Genau. Das war weit ab vom Schuss und eine gute Tarnung. Spitzel gab's ja auch im Westen. Hätte ich geahnt, wie viele für diese Firma gearbeitet haben, ich hätte mich nicht getraut, mich mit den Mielkes anzulegen. Und Sie meinen, ich könnte Wolf dort finden? Wenn er untertaucht, dann dort. Wolle ist nicht der Typ für den Süden. Herr Pawelczyk glaubt, Griesbach sei tot. Ach, das ist ein Spinner. Wenn einer unsterblich ist, dann Wolle. Seit wann ist er weg? Seit Dienstagabend. Na, die paar Tage. Und da macht Irene so einen Aufstand? Ines. Sag ich doch, Alzheimer. Und wenn ich Griesbach dort nicht finde, wen kann ich da noch fragen? Weiß ich nicht. Zu unserer Gruppe gehörten noch Horst und Zacki, Werner Zarkowski. Ach ja, der Willi noch, den hätte ich fast vergessen, aber von denen habe ich seit 90 nichts mehr gehört. Wolle hatte mit denen noch nicht viel zu tun. Die haben nur den Kurier in den Osten gemacht. Ich konnte ja nicht rüber. Warum? 3 Jahre und ein paar Zerquetschte in Bautzen 2. Sie waren im Stasi-Gefängnis? Klar. Warum? Na, warum wohl? Weil ich meine Freundin rausholen wollte und die mich bei der Stasi verpfiffen. Na, darum. Und als Sie entlassen waren, haben Sie weiter Leute aus der DDR geholt? War meine Rache an den Schweinen. Aber drüben durfte ich mich nicht blicken lassen. Heute weiß ich, dass die XIMs losgeschickt haben, um Fluchthelfergruppen auffliegen zu lassen. Wolle hat's damals gerochen. Der witterte Spitzel sofort. Und was sind Sie für einer? Historiker an der Uni Hamburg. Ein Eierkopf verirrt sich in meine Bude. Gehen Sie ruhig ran, ich mache inzwischen Kaffee. Auch einen? Gerne. Stachelmann? Hast du ihn gefunden? Nein. Und offenbar hat er sich auch bei dir nicht gemeldet. Nein. Offen gestanden, ich weiß nicht, was ich hier soll. Warum suche ich deinen Mann? Was geht mich das an? Du hast recht. Du verplemperst deine Zeit. Tut mir leid. Ich war egoistisch. Fahr nach Hause. Ich bin noch bei Herrn Wittstock. Netter Mann. Henry. Den hatte ich ganz vergessen. Er hat mir gesagt, ich soll nach Charlottenburg fahren. Zu einer Kleingartenkolonie. Wenn dein Mann irgendwo untertauchen wolle, dann dort. Fährst du hin? Liegt fast auf dem Heimweg. Und dann kommst du zu mir. Ja? Ehrlich gesagt, ich bin hundemüde. Ihre Komplizin Helga Naujoks hat alles gestanden. Hier ist das Protokoll und das ist die Unterschrift von Helga Naujoks. Ihre Freundin ist klüger als Sie. Das ist doch alles Unsinn. Wenn Helga Naujoks so etwas gestanden hat, dann lügt sie. Aber ich glaube nicht, dass sie das ausgesagt hat. Wollen Sie behaupten, wir lügen? Ich behaupte nichts. Ich weiß nur, es ist die Unwahrheit. Mann, sind Sie dumm. Sie versauen sich Ihr Leben. Tut mir leid. Ich konnte es nicht verhindern. Hat es einen Sinn, sich zu wehren? Sie schreiben ohnehin in die Anklageschrift, was Sie wollen. Der Unterschied ist nur, ob ich gestehe. Ein paar Jahre mehr oder ein paar Jahre weniger. Und Helga? Das gefällt mir. Sie denken nach. Ausfahrt, Lübeck-Zentrum. Gleich bist du zu Hause, Stachelmann, und darfst den Rest deines Wochenendes genießen. Natürlich kein Bau auf Griesbach in der Laube. Die Bude wird seit Jahren nicht mehr benutzt. Die Suche ist beendet, Frau Griesbach. Wenn Sie wirklich wissen wollen, wo sich Ihr Mann aufhält, engagieren Sie einen Privatdetektiv. Du hast mich nur ausgenutzt. Wenigstens ein Parkplatz. Jetzt nur noch die Reisetasche aus dem Kofferraum und dann ein schwarzer Müllsack. Hier kommt der Mann. Etwas langes, sperriges. Der Umriss seines Körpers, der auf einer Seite liegt, aber das... Das kann ja gar nicht. Die Oberfläche weich. Gleich darunter. Fühlt sich an wie eine. Jetzt keine Panik, Stachelmann. Konzentrier dich. Da spielt dir jemand einen Streich. Aber wer? Warum? Gestern warst du bei Pavelczyk, danach im Hotel. Heute Morgen hast du deine Reisetasche in den Kofferraum gestellt und ihn seitdem nicht mehr geöffnet. Also kommt Pavelczyk nicht in Frage. Mit Stock sowieso nicht. Du warst mit ihm in seiner Küche die ganze Zeit. Vielleicht danach bist du nach Charlottenburg. Wer ist denn im Müllsack? Hör auf damit! Du musst die Polizei rufen! Lassen Sie sich Zeit. Studieren Sie es gründlich. Das stimmt nicht. Was stimmt nicht? Dass Helga und ich mit feindlich-negativen Organisationen in West-Berlin zusammengearbeitet haben. Außerdem sage ich nochmal, das ist nicht meine Sprache. Es geht um juristische Klarheit. Wir sind ein Untersuchungsorgan und kein Gedichteseminar. Und zur Hauptsache, ich habe Ihnen Ihren Brief gezeigt, den Sie an die Deckadresse dieses Theo Dreilich in West-Berlin geschrieben haben. Dreilich ist Kreisvorsitzender der Jungen Union in Kreuzberg. Wenn die Junge Union keine feindlich-negative Organisation ist, wer dann? Ich habe nicht gewusst, dass Dreilich Mitglied der Jungen Union ist. Das glaube ich Ihnen nicht. Aber selbst wenn Sie es nicht gewusst haben, schützt Sie das nicht vor Strafe. Hinzu kommt, Sie haben diesem Dreilich Informationen gegeben. Das ist verboten. Und dieser Dreilich hat die Informationen weitergeleitet an den Westdeutschen Verfassungsschutz. Sie wissen, was das heißt. Was für Informationen? Zum Beispiel, Sie beklagen sich in diesem Brief, dass es mal wieder keine Ersatzteile für Ihre Waschmaschine gibt. Und noch ein paar Sachen mehr, die geeignet sind, ein schlechtes Licht auf die Deutsche Demokratische Republik zu werfen. Es ist verboten, auch nicht geheime Nachrichten an feindliche Organisationen weiterzugeben. Das steht im Strafgesetzbuch. Und das hat unsere Volkskammer verabschiedet. Wir arbeiten streng nach dem Gesetz. Immer am Wochenende, immer nachts und immer bei so einem Scheißwetter. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Oberkommissar Burg, Mordkommission Lübeck. Seid ihr soweit? Okay, wir gehen jetzt rüber zum Leichenwagen. Sie müssen sich die Leiche anschauen, Herr Dr. Stachelmann. Sieht nicht gut aus. Ich hoffe, Sie haben starke Nerven. Kennen Sie den Mann? Das ist... Professor Wolf Griesbach. Sie sind bestimmt erschöpft, gehen Sie schlafen. Morgen sehen wir weiter. Kommen Sie aufs Präsidium. Um 10? Wenn ihr wollt, kann ich euch auch Platten besorgen. Kurs 1 zu 4, kein Problem. DDR-Mark brauche ich immer. Wie heißt denn du eigentlich? Theo Dreilich. Wolf Griesbach. Helga Naujoks. Aber jetzt muss ich los. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Nächste Woche um die gleiche Zeit bin ich wieder in der Mokka-Bar. Wie lange ist das her? 2 Jahre? 3 Jahre? Die ist ganz nett. Ein bisschen exotisch. Exotisch? Ja, die Exotik des Westens. Wir saßen im Palast der Republik. In der Mokka-Bar. Er kam an unseren Tisch und fragte, ob ein Platz frei sei. Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Professor Griesbach wurde vermutlich letzten Dienstag abends oder nachts oder Mittwoch früh erstochen. Jeder der beiden Stiche wäre tödlich gewesen. Genaueres gibt's im Laufe der Woche. Die Rechtsmedizin hat eine Nachtschicht gefahren. Ich muss Sie fragen, wo Sie von Dienstag, dem 11. November 18 Uhr bis Mittwoch, dem 12. November 8 Uhr gewesen sind. Zu Hause. Burg? Ja. Ja. Aha. Ja. Danke. Sie haben mir gestern gesagt, Sie haben Professor Griesbach nur auf diesem Empfang gesehen. Sind Sie da sicher? Ja, natürlich. Die KT hat Fasern von Professor Griesbachs Pullover und seiner Hose auf dem Beifahrersitz Ihres Wagens gefunden. Er hat nie in meinem Auto gesessen. Ich weiß nicht, wie die Fasern dorthin kommen. Was heißt KT? Kriminaltechnik. Was die Kollegen herausfinden, hat Beweiskraft vor Gericht. Also? Ich weiß es nicht. Sie sollten sich einen Anwalt nehmen. Bin ich jetzt verhaftet? Sie meinen vorläufig festgenommen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Sie hatten genaue Reisepläne. London, Paris, Bonn, Rom. Dort kommt man nicht hin, ohne die Staatsgrenze der DDR zu überschreiten. Sie wollten das Moulin Rouge besuchen. Moment mal. Von Helga weiß er das nicht. Was ich bei Ihnen nicht verstehe. Darüber habe ich nur mit Dreilich gesprochen. Wie konnten Sie ein Land verlassen wollen, das Ihnen alle Möglichkeiten gab? Eine gute Schulausbildung, das Studium, einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz. Leutnant Kopierwald kann diese Information nur von Theo Dreilich haben. Der Staat hat Ihnen Vertrauen geschenkt und Sie... Und das bedeutet? ...haben ihn verraten. Du hast uns verraten, Theo. Denken Sie manchmal an die Leute, die hart arbeiten, damit solche wie Sie gut leben? Und das ist alles? Das ist alles, was ich weiß. Ich bin Ihr Anwalt, Herr Dr. Stachelmann. Mir können Sie alles sagen. Selbst wenn Sie es waren, ist es nicht meine Aufgabe, Sie zu verurteilen. Je mehr ich weiß, desto besser für uns beide. Denn das muss ich gleich sagen, ich hasse 2 Dinge. Unliebsame Überraschungen und Niederlagen vor Gericht. Ich möchte weiter aussagen. Gut, dann... Bitte ich den Herrn Oberkommissar Burg wieder herein. Wir sind soweit. Hier für Sie. Ja, das hatte ich erwartet. Ein Durchsuchungsbefehl. Herr Dr. Stachelmann, schildern Sie uns noch einmal Ihre Beziehung zu Herrn Professor Griesbach. Ich hatte keine Beziehung zu ihm. Aber er war doch Ihr Kollege. Ja, aber er war neu, hatte gerade seinen Einstand gegeben. Und dort habe ich 2 oder 3 Sätze mit ihm gewechselt. Mehr nicht. Unser Hamburger Kollege Winter sagt, er habe mit Ihnen Frau Griesbach besucht, nachdem Professor Griesbach verschwunden war. Ja. Kennen Sie Frau Griesbach besser als Herrn Griesbach? Inzwischen ja. Auch mit ihr habe ich auf dem Empfang gesprochen. Sie kennt wohl niemanden in Hamburg, da hat sie sich an mich erinnert, als ihr Mann nicht nach Hause kam. Das leuchtet mir nicht ein. Die Strafprozessordnung verlangt nicht, dass Ihnen etwas einleuchtet, Herr Oberkommissar. Sie verlangt Beweise. Die müssen Sie erbringen. Und sie verlangt auch, dass Sie alles ermitteln, das geeignet ist, meine Mandanten zu entlasten. Nichts anderes haben wir vor. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, ich würde gerne nach Hause gehen. Haben Sie in nächster Zeit die Absicht zu verreisen? Sie finden mich entweder in Lübeck oder in Hamburg. Schreckliche Sache. Gestern hat mich Frau Griesbach informiert. Die Kollegen sind geschockt. Und du hast ihn im Kofferraum gefunden? Ja. Und was machen wir jetzt? Vielleicht solltest du eine Ansprache halten in deinem Dienstzimmer. Und natürlich gehen wir alle zur Beerdigung. Eine Traueranzeige im Abendblatt? Ja. Du wurdest schon befragt? Ja. Du hast doch nichts damit zu tun. Natürlich nicht. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Oh, Entschuldigung. Kommen Sie nur rein, Anne. Ich wollte ohnehin gehen. Heute Nachmittag, sagen wir um 5, treffen wir uns in meinem Zimmer. Ich werde ein paar Worte sagen. Um die Anzeige kümmert sich Frau Breuer. Die Polizei ist im Haus. Bei mir waren sie auch schon. Und? Ja, ging schnell. Ich habe mit ihm ja nicht mehr als 3 Worte gewechselt. Sie fragen auch nach dir. Und was? Naja, ob du Griesbach näher kanntest, ob du ihn als Konkurrenten empfunden hast. Das ist Quatsch. Ja, das habe ich denen auch gesagt. Ach ja, von den Männern wollen sie Speichelproben, wie bei Sexualmördern. Natürlich nur im Einverständnis. Wie lange haben wir nicht mehr miteinander geredet, Anne? Wir waren uns so nah. Damals. Aber was ist mit dir? Nichts. Also das glaube ich nicht. Es ist dir nicht egal, dass du eine Leiche gefunden hast. Natürlich ist es mir nicht egal. Aber zurzeit bin ich vor allem stinksauer auf den, der mir die Leiche in den Kofferraum gepackt hat. Könnt ihn umbringen. Ein Toter reicht. Bist du auch noch stinksauer auf mich? Herein. Guten Tag, Herr Dr. Stachelmann. Wir kennen uns, aber Sie haben meinen Namen sicher vergessen. Oberkommissarin Hebel. Das ist mein Kollege, Kommissar Kamm. Und Sie sind? Anne Derling. Ach ja, mit Ihnen hatten wir ja schon gesprochen. Ja, ich warte dann draußen. Wir leisten Amtshilfe. Die Kollegen in Lübeck haben Sie ja bereits vernommen. Wir brauchen von Ihnen eigentlich nur eine Speichelprobe. Es sei denn, Ihnen wäre noch was eingefallen. Nein. Dann gibt Ihnen mein Kollege jetzt ein Wattestäbchen. Stecken Sie es bitte in den Mund. Ja, genau so. Und jetzt ziehen Sie es nass wieder heraus. Das war's schon. Danke. Darf ich noch mal? Anne. Willst du gar nicht wissen, von wem das da in meinem Bauch ist? Warum fragst du mich das, Anne? Warum redest du mit mir jetzt, nach 2 Jahren? Also nicht. Ich sag's ja trotzdem. Also der Typ hieß Hermann. Ich habe ihn getroffen, als ich niedergeschlagen war, und er war gut zu mir. Das war auf einer Fete in Eppendorf bei Renate Breuer. Du warst auch eingeladen, bist aber nicht gekommen, wie so oft. Hermann war ein Bekannter von Renate. Ich habe mich ein paar Mal mit ihm getroffen und dann ist es halt passiert. Na, du sagst ja gar nichts. Tut mir leid. Du fühlst dich überrumpelt. Du bist gekränkt. Naja, das mit Hermann ist vorbei. Mal sehen, was seine Gene taugen. Vielleicht reden wir gelegentlich mal wieder. Du hast uns verraten, Theo. Ich kenne da Leute in West-Berlin. Die holen euch raus. Kostet so 10.000 pro Kopf. Aber es klappt todsicher. 20.000 Mark haben wir nicht. Macht nichts. Ich bürge für euch. Ihr stottert es eben ab, wenn ihr drüben seid. Außerdem, im Westen verdienen die Leute viel mehr. Das sind 10.000 nicht die Welt. Du hast uns verraten. Sollte ich hier jemals wieder rauskommen? Mhm. Und wie? Über die Ostsee. Wir haben da einen Trick. Diese Rechnung ist noch offen. Sie? So spät? Und in Begleitung? Kommen Sie doch herein. Herr Dr. Stachelmann, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts, Professor Wolf Griesbach ermordet zu haben. Haben Sie das begriffen? Packen Sie Zahnbürste und Unterwäsche ein. Sie können mit Ihrem Anwalt telefonieren und ihn zum Haftrichter bestellen. Dem werden Sie gleich vorgeführt. Herr Staatsanwalt, tragen Sie vor. Wir haben Fasern von der Kleidung des Opfers im Auto des Dr. Stachelmann gefunden, auf dem Beifahrersitz. Das bedeutet, dass Professor Griesbach und der Beschuldigte gemeinsam in dem Auto gefahren sind, in dessen Kofferraum später die Leiche gefunden wurde. Das hatten wir doch schon. Herr Anwalt, lassen Sie mich aussprechen. Ich verweise darauf, dass Ihr Mandant gesagt hat, er kenne Professor Griesbach so gut wie gar nicht. Offenkundig sagt Dr. Stachelmann die Unwahrheit. Selbst wenn es so wäre, ist das noch kein Indiz und schon gar kein Haftgrund. Warten Sie ab, Herr Anwalt. Wir haben nämlich noch so eine Unwahrheit, oder soll ich besser sagen Lüge? Herr Staatsanwalt, Sie halten hier kein Plädoyer. Ich wäre Ihnen dankbar, Sie kämen ohne Umwege zur Sache. Selbstverständlich, Herr Vorsitzender. Die Polizei hat heute Nachmittag die Ehefrau des Professor Griesbach vernommen und deren Wohnung durchsucht. Frau Ines Griesbach hat nach langem Leugnen erklärt, sie habe ein Verhältnis mit dem Beschuldigten. Die Kripo hat im Badezimmer ein Kondom gefunden, das zurzeit rechtsmedizinisch untersucht wird. Wir haben aber keinen Zweifel, dass es vom Beschuldigten stammt und dass Speichelprobe und Sperma im Kondom exakt zusammenpassen werden. Hier das Protokoll der Aussage. Ich möchte kurz mit meinem Mandanten sprechen. Bitte. 5 Minuten. Können wir das entkräften? Einmal. Was heißt einmal? Ich habe einmal mit ihr geschlafen. Wann? In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. War da mehr? Was heißt mehr? Kannten Sie Griesbach besser, als Sie gesagt haben? Nein. Haben Sie etwas zu tun mit seinem Tod? Nichts. Wenn Sie gleich die Wahrheit gesagt hätten, wäre es jetzt einfacher. Wenn ich gleich die Wahrheit gesagt hätte, hätte mir keiner geglaubt. Bereiten Sie sich darauf vor, dass der Haftrichter einen Haftbefehl erlässt. Ich versuche mein Bestes. Zugang! Leeren Sie Ihre Taschen aus? Setzen Sie sich bitte dorthin. Danke. Zugang. Kommen Sie. Ziehen Sie sich aus. Hier. Gehen Sie duschen. Kommen Sie! Welche Größe? XL? Schuhgröße? Ziehen Sie sich an. Zugang. Hinein. Und nun? Er hat mir die Leiche in den Kofferraum gelegt. Warum? Um vom Täter abzudenken, das ist klar. Aber warum ich? Ausgerechnet ich? Wem habe ich das alles zu verdanken? Ines? Wie eine Fliege im Spinnennetz. Ich kann zappeln, so viel ich will, ich klebe fest. Und irgendwann wird sie kommen, die Spinne. Und mich fressen. In wessen Netz bin ich geraten? Anne. Du fehlst mir. Sie haben Besuch. Hier, die Stones. Ich kann heute nicht so lange bleiben. Ich muss aufpassen. Irgendwann kommen sie mir auf die Schliche. Und was heißt das? Ich werde so bald nicht mehr kommen. Auf Bautzen habe ich keinen Bock, aber ihr könnt mich immer erreichen. An diese Adresse schreibt ihr mir, wenn ihr abhauen wollt. Jürgen Knoll, Joachimsthaler Straße 46a. Benutzt auf keinen Fall meinen Namen. Mhm. Die Stasi überwacht die Post. Schreibt irgendwas. Wir benutzen keine Codewörter. Wenn Jürgen einen Brief von euch bekommt, leitet er ihn an mich weiter. Und jetzt sagt ihr mir eure Adressen. Dreimal. Mein Gedächtnis war auch schon mal besser. Du? Wie kommst du hierher? Oppum. Ich habe Ossi Winter gebeten, sich an deinen Anwalt zu wenden, und der hat mit dem Staatsanwalt gesprochen. Sie dürfen sich nicht über die Ermittlungen unterhalten. Schön, dass du da bist. Wann soll es kommen? In 2 Wochen. Aber ich glaube, er oder sie wird mal Historiker und hat's nicht so mit den Daten. Ganz wie die Mutter. Ganz wie du. Unser letztes Frühstück war schön. Da weißt du nicht mehr, am Mittwoch vor 2 Wochen. Ein bisschen traurig, am Tag zuvor war die Beerdigung deines Vaters. Ich habe auch deinem Anwalt davon erzählt, der ist ja richtig nett. Anne. Boming steht hinter dir. Ich soll dich grüßen. Die Zeit ist um. Kommen Sie. Du hast mir ein Alibi erschwindelt, Anne. Ein halbes wenigstens für Mittwochmorgen. Und Dienstagnacht, da ich bei Ines. Was, wenn der Staatsanwalt behauptet, Ines und ich hätten die Tat gemeinsam begangen? Und Ines gebe mir ein falsches Alibi. Zwei Frauen, zwei falsche Alibis. Es ergeht folgender Beschluss. Der Haftbefehl wird ausgesetzt, Dr. Stachelmann. Sie dürfen Lübeck bis auf Weiteres nicht verlassen, mit einer Einschränkung. Ich genehmige beruflich notwendige Fahrten nach Hamburg. Sie dürfen mit Frau Griesbach nicht in Verbindung treten. Sie sollten nicht gegen diese Auflagen verstoßen. Ich müsste sonst den Haftbefehl wieder in Kraft setzen. Haben Sie das verstanden? Träumen Sie nicht. Sie haben an der Ostsee erkundet, wie Sie die Republikflucht organisieren können. Sie haben die Grenzanlagen ausgekundschaftet. Erzählen Sie mir doch nicht, dass Sie da Badegast waren. Wir haben Ihren Brief an diesen Knoll, der in Wahrheit dreilich ist. Sie benutzen eine Deckadresse, arbeiten konspirativ gegen unseren Staat. Und was steht in dem Brief? Ich stelle hier die Fragen. Warum wollten Sie unsere Republik verlassen? Wenn du wieder da bist, ruf mich zu Hause an. Ja? Tschüss. Ende der eingegangenen Nachricht. Von wegen, Frau Griesbach. Sekretariat Professor Boming. Stachelmann, Tag, Frau Breuer. Guten Tag, Herr Stachelmann. Sind Sie wieder zu Hause? Ja. Geht es Ihnen gut? Ja, Frau Breuer. Ich habe mehrfach versucht, Anne Darling zu erreichen. Ist sie heute nicht im Institut? Sie ist im Krankenhaus. Wussten Sie das nicht? Das Kind ist zu früh gekommen. In welchem? In Eppendorf. Seit gestern früh. Und wann wird sie entlassen? Das weiß man nie bei sowas. Danke. Darauf erst mal einen Schluck. Und einen auf die Heimkehr. Und ein bisschen Musik. Warum sollte jemand Griesbach umbringen? Eine frühere Beziehungsgeschichte, Geschäfte, Schulden, Rache. Moment mal, Rache. Griesbach war Fluchthelfer. Könnte doch sein, dass ich darauf nicht früher gekommen bin. Nehmen wir einmal an, eine Flucht ist gescheitert. Die Stasi verhaftet die Flüchtlinge, sie werden verurteilt. Und sie geben Griesbach die Schuld. Und weil ich Griesbach gesucht habe, halten Sie mich für einen Komplizen. Aber woher wissen Sie, dass ich Griesbach gesucht habe? Von Ines? Henry Wittstock. Vielleicht kann er mir helfen. Wittstock? Dr. Stachelmann, entschuldigen Sie den Anruf. Wissen Sie, dass Wolf Griesbach tot ist? Ja, die Polizei war hier. Wie kommen die auf mich? Die Leiche lag im Kofferraum meines Autos, als ich aus Berlin zurückkam. Ach so. Davon hat die Kripo nichts gesagt. Wie viele Fluchthilfeaktionen haben Sie gemeinsam mit Griesbach unternommen? Ich rede nicht gern darüber am Telefon. Bitte, seien Sie so freundlich. Es hört niemand zu. Vielleicht 12 oder 13. Und wie viele gingen schief? Etwa die Hälfte. Und die Leute, die erwischt wurden, wem haben die Schuld gegeben? Das weiß ich nicht. Wir hatten mit denen keinen Kontakt mehr danach. Haben Sie Geld verlangt für Fluchthilfe? Natürlich. Glauben Sie, wir hatten keine Kosten? Das war teuer. Und wenn es schief ging, haben Sie das Geld da zurückerstattet? Wie denn? Wir hatten das ja ausgegeben für die Vorbereitung. Wir haben immer auf das Risiko hingewiesen. Könnte da nicht einer, bei dem es nicht geklappt hat, sein Geld zurückverlangt haben? Die meisten haben nur erst nach der Flucht bezahlt. Manchmal gab es Teilzahlungen vorab. Von mir hat keiner Geld gefordert. Warum fragen Sie das alles? Die Kripo verdächtigt mich. Wolle war ein feiner Kerl. Und jetzt? Erstmal hinlegen. Und dann ins Alibaba. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie klug sind, nehmen Sie ihn an. Wenn nicht, gehen Sie für ein paar Jahre ins Gefängnis und das Studium hat sich erledigt. Wenn Sie dann wieder rauskommen, werden Sie Hilfsarbeiter. Glauben Sie nicht, dass wir Sie in den Westen lassen. Sie nicht. Sie sind doch Sozialist, waren Mitglied der FDJ, Wissenschaftler. Da tritt man irgendwann auch der Partei bei, das war Ihnen doch klar. Ihr Sozialismus ist ein anderer als meiner. Ja, das verstehe ich gut. Der Sozialismus ist der Übergang zum Kommunismus. Unser Sozialismus hat Fehler. Auch ich bin nicht mit allem einverstanden. Aber ich sehe ein Ziel. Und für das Ziel müssen wir Opfer bringen. Vielleicht kommen erst spätere Generationen in den Genuss des Kommunismus. Wir sind an unseren geschichtlichen Platz gestellt. Das kann man sich nicht aussuchen. Wir müssen uns verteidigen gegen eine Vielfalt von Angriffen. Davon kriegen Sie als Bürger unserer Republik nur wenig mit. Wir schützen Sie. Das Ministerium für Staatssicherheit spürt die Infiltrationen und Diversionen auf. Oft gehen Gutwillige den Feinden auf den Leim. Leute wie Sie zum Beispiel. Wenn ich Katholik wäre, würde ich sagen, wir kämpfen um Ihre Seele. Sie haben uns angerufen, Herr Dr. Stachelmann. Ja. Hören Sie die Musik aus meiner Wohnung? Händels Feuerwerksmusik. Ich hatte den CD-Spieler ausgeschaltet, bevor ich essen gegangen bin. In meiner Wohnung muss ein Einbrecher sein. Schließen Sie auf. Mein Kollege und ich gehen in die Wohnung. Sie bleiben hier draußen. Niemand in Ihrer Wohnung. Und Sie sind ganz sicher, dass Sie die Musik nicht selbst wieder angemacht haben? Ja. Haben Sie etwas getrunken? Ein Glas Wein und einen Schnaps. Bei manchen reicht das, wenn Stress dazu kommt oder Frust oder so. Bei mir reicht es nicht. Haben Sie was Schlimmes erlebt in letzter Zeit? Sind Sie Psychologe? Wir gehen. Ich bin doch nicht irre. Mein CD-Spieler schaltet sich doch nicht von selbst ein. Das kann nicht. Repeat leuchtet. Diese Funktion habe ich noch nie benutzt. Bin ich versehentlich an die Taste gekommen? Stachelmann? Es ist ein Junge. Ach. Aber glaub nicht, dass ich ihn Josef nenne. Es genügt, dass du mit dem Namen bestraft bist. Und über Maria schweige ich taktvoll. Glückwunsch. Kann ich dich besuchen? Das lohnt sich nicht. Ich nehme hier bald Reis aus. Auch wenn die Herren und Damen Doktores den Kopf schütteln. Dann besuche ich dich zu Hause. Ja, mach das, wenn du das Geschrei erträgst. Ich rufe dich an, wenn die Flucht gelungen ist. Ich könnte ja die Verfolger ablenken. Oh, du würdest es hinkriegen, dass ich über dich stolpere, wenn mir die Meute auf den Fersen ist. Bleib schön zu Hause und warte auf Mamas Anruf. Bald ist der Wahn vorbei. Die Polizei wird den Mörder finden. Und diesmal werde ich Anne nicht mehr verlieren. Alles wird gut. Wir machen Fehler, gewiss. 1982, Berlin-Hohenschönhausen. Später werden wir über manches den Kopf schütteln. Aber wie viele Fehler wir auch machen, bei uns gibt es keine alten Nazis in der Justiz, im Staatsapparat, in der Regierung, in der Armee, auch nicht an den Universitäten, schon gar nicht an den Schulen. Wir kämpfen für den Frieden, für Abrüstung. Das alles wissen Sie doch auch. Sie wollen es abschließen. Ich muss mich entscheiden. Für Sie oder für Bautzen. Morgen. Morgen sage ich es Ihnen. Mit Blindheit geschlagen. Hörspiel nach dem Roman von Christian von Dittfurt. Musik Mario Schneider und Cornelius Renz. Erster Teil. Stachelmann Michael Evers. Winter Christian Tasche. Anne Derling Michaela Steiger. Ines Griesbach Ulrike Krumbiegel. Wolf Griesbach Udo Schenk. In weiteren Rollen Joachim Bliese Martin Brauer. Christian Gaul, Kathleen Gavlich, Ingolf Gorges, Hans-Peter Hallwachs, Wilfried Hochholdinger, Nina Hoger, Chaim Königshofen, Udo Kroschwald, Eva Krüll, Tilma Kuhn, Ulrich Lipka, Rudolf Marnitz, Ulrich Nöten, Özgür Özater, Michael Rotschopf, Peter Rühring, Otto Sander, Nadja Schulz-Berlinghoff und Stefan Saas. Ton Lutz Pahl. Technik Sabine Winkler und Hermann Leppich. Regieassistenz Markus Mohr. Bearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Deutschlandradio Kultur 2006.